Erster ein Lied von David. Jahwe spricht zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite. Ich lege deine Feinde unter deine Füße. Zweiter Jahwe gibt dir Macht vom Berg Zion. Du herrschst mitten unter deinen Feinden. Dritter dein Volk hilft dir gerne am Tag der Schlacht. Deine jungen Männer kommen am Morgen wie der Tau zu dir. Vierter Jahwe gibt ein festes Versprechen. Er bricht es nicht. Du bist für immer ein Priester wie Melchisedek. Fünfter der Herr ist an deiner Seite. Er besiegt Könige an seinem Tag des Zorns. Sechster er richtet die Völker. Er macht viele Orte voll mit Toten. Er besiegt die Anführer in weiten Ländern. Siebter er trinkt Wasser aus einem Bach am Weg. Deshalb hebt er seinen Kopf hoch.